Hans fürs Ohr. Nummer 6. Neulich die Heimkehr der Jedi-Ritter. Ein Text von Sebastian Mattes, gesprochen von Fabian Neidhardt. Es muss gegen 5 oder 5:30 in der Früh gewesen sein. Ich weiß das nicht etwa, weil ich noch in der Lage gewesen wäre, die Uhr zu entziffern, aber zumindest blieb mir nicht verborgen, dass die Sonne gerade im Inbegriff war, ihre zarten Strahlen auf das erwachende Linden zu werfen. Eine anstrengende und ereignisreiche Nacht lag hinter uns. Und, meint mein Mitbewohner und Kommilitonen Robin, sowie Hara, Schlagzeuger in meiner Band, Ex-Mitbewohner, zurzeit arbeitslos und auf Besuch in Hannover. Und ich, gerade frisch von meiner Herzallerliebsten verlassen und deshalb für jedes Besäufnis in Gesellschaft zu begeistern. Nachdem wir auf dem Lindener Marktplatz, auf dem Boden sitzend, einige Runden Doppelkopf gespielt hatten, gingen wir noch zum Kickern in den Wolf, um endlich gegen Mitternacht am Schee Heinz einzutreffen. Schließlich war Donnerstag und das bedeutet erfahrungsgemäß Studentendisco. Wir hatten bereits ordentlich Schlagseite, als wir den Laden gegen 1 Uhr betraten. Zuvor verharrten wir, weil noch nichts los war, mit Kioskbier vor dem Eingang und schmissen wild mit Filmzitaten um uns. Eine Initiative, die aus mir unerfindlichen Gründen immer dann über uns hereinbricht, wenn wir bereits gut getankt haben und uns in der Öffentlichkeit befinden. Endlich drinnen besorgten wir es uns dann mit reichlich Bier, einigen gezielt eingesetzten Kümmerlingen und ordentlich Gezappel auf der Tanzfläche. Machen wir es kurz und beschönigen nichts, wir haben uns sehr schlecht benommen. Doch damit nicht genug. Euphorisiert und sturzbetrunken erklommen wir die Stufen hinauf an die Luft. Nahrung musste her, egal was, nur schnell musste es gehen. Aber um diese Zeit? Woher? Das Steintor war zu weit und in unserem Zustand unmöglich zu Fuß zu erreichen. Und ein Taxi, so wurde einvernehmlich beschlossen, würde eindeutig eben jene Mittel erfordern, die dringend in Essbares umgesetzt werden wollten. In solchen Extremsituationen trifft man manchmal Entscheidungen, die einen gewissen Hang zur Rationalität vermissen lassen. So beschloss Robin, dass er von der Sache her noch fahrtüchtig sei und wir folglich nur ein Automobil benötigen würden, mit dem er uns zum Steintor buxiert. Getreu dem Motto, trag mich zum Auto, ich fahre. Und tatsächlich begann Robin damit, wahllos an diversen Fahrzeugtüren zu prüfen, ob nicht eines unverschlossen war. Nicht wirklich, weil er sich davon Erfolg versprach, ich glaube vielmehr, er wollte seiner spaßhaften und von uns kaum beachteten Ankündigung mehr Gewicht verleihen. »Steigt ein!« tönte seine Stimme unerwartet aus dem Hinterhalt. Es war ein schwarzer Mercedes, zu unser aller Verwunderung unabgeschlossen und mit einem Ersatzschlüssel im Handschuhfach. Ich muss an dieser Stelle schon anbringen, dass ich sehr wohl Zweifel hatte, ob denn die Entscheidung richtig war, aber vielleicht war es ja ein Zeichen. Ich meine, was macht ein schwarzer Mercedes in Linden und dazu noch unabgeschlossen? Das ist ein Elfmeter!« »Wenn man schon mal auf so einen Zufall trifft, dann darf man nicht kneifen«, rang ich mit mir selbst. »Dann muss man jetzt da durch. Vielleicht hat es ja alles seinen Sinn. Wer weiß?« »Guten Morgen. Ist das Ihr Fahrzeug? Dürfen wir mal Führerschein und Fahrzeugpapiere sehen?« Es war die Rennleitung. Weit gekommen waren wir wahrhaftig nicht. Bereits auf der Fesselstraße sind die auf uns aufmerksam geworden. Das kann natürlich daran gelegen haben, dass wir uns, nachdem wir aus dem Heinz kamen, unserer klebrigen und bierverseuchten T-Shirts entledigten und quasi oben ohne unterwegs waren. »Was soll's«, dachte ich, »wenn es schon so weit ist, wenn sie einen schon am Arsch haben, ist es gleich egal, dann kann man auch mal Geschichte schreiben.« Hara muss das ähnlich gesehen haben. »Fragen Sie mich nicht, dann muss ich auch nicht lügen«, entgegnete er den Fragen der Staatsmacht aus der Horizontalen vom Rücksitz aus. »Steigen Sie mal aus da«, kam die schroffe Antwort. Ein anderer Schutzmann kam auf meine Seite und deutete mir an, die Fahrzeugtür zu öffnen. Wir tauschten noch einmal Blicke aus und versicherten uns gegenseitig mit einem ernsten Nicken, dass wir diese Situation gemeinsam durchziehen würden. Jetzt oder nie. Die Gelegenheit war günstig. Nein, sie war ein Geschenk. Ich betätigte den elektrischen Fensterheber und sah dem Mann in Grün tief in die Augen. »Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. entfuhr es mir. Dabei deutete ich dem Mann mit der Obi-Wan-Geste, dass die Macht großen Einfluss auf die geistig Schwachen habe. Er kann passieren. Und an Robin gerichtet ordnete ich an, weiterfahren. Der Fahrzeughalter war ziemlich kulant und hat großzügigerweise auf eine Strafanzeige verzichtet. Robins Führerschein ist erstmal futsch und wegen des Verfahrens wird er bestimmt noch eine schöne Stange berappen müssen. Hara und ich sind vergleichsweise gut aus der Sache rausgekommen. Grober Unfug, Beamtenbeleidigung, Widerstand gegen die Staatsgewalt und versuchte Gefangenenbefreiung, lautete die Anklage. Aber 50 Tagessätze pro Nase sind ein guter Deal, sagt mein Onkel, und der muss es wissen, denn er ist Anwalt. Deshalb kann ich nur sagen, es gibt Sachen, die muss man einfach mal gehabt haben im Leben. Und in einer Ausnüchterungszelle aufzuwachen, gehört auf alle Fälle dazu. Den Text mit Illustrationen von Sascha Bente gibt es zum Nachlesen in der 6. Ausgabe von Hans, ein Magazin für junges Leben in Hannover. Die aktuelle Ausgabe und weitere Informationen auf www.derhans.de.